Mit Angela Gutzeit. Im Büchermarkt geht es heute um neue Formen von Kriminalität und Skandal. Unsere moderne Kommunikationsgesellschaft bietet ja bekanntlich etliche Vorteile. Aber mit der zunehmenden Verbreitung von Internet und sonstigen digitalen Datenbahnen eben auch bislang unbekannte Möglichkeiten für Betrug, Verbrechen und rufschädigende Attacken auf Privatpersonen oder bekannte Persönlichkeiten. Aufklärung tut Not und wir schauen, was folgende Bücher dazu beitragen können. Worm, der erste digitale Weltkrieg von Mark Boden. Cybercrime, Kriminalität und Krieg im digitalen Zeitalter von Misha Glenny. Und Der entfesselte Skandal, das Ende der Kontrolle im digitalen Zeitalter. Die Autoren sind der Tübinger Professor für Medienwissenschaft Bernhard Pörksen und seine wissenschaftliche Mitarbeiterin Hanne Detel. Die beiden widmen sich in diesem Buch der zunehmenden Skandalproduktion in unserer Lebenswelt, die durch Facebook oder Twitter eine ganz neue Dimension erreicht hat. Nachrichten, die sich in kürzester Zeit verbreiten, können wichtige Informationen bieten, aber auch Emotionen hochpeitschen, Menschen fertig machen und öffentlich bloßstellen. Dieser bedenklichen Entwicklung geht dieses Buch mit dem Titel »Der entfesselte Skandal« nach, das Ihnen jetzt Matthias Eckhold vorstellt. Handle stets so, dass dir die öffentlichen Effekte deines Handelns langfristig vertretbar erscheinen. Aber rechne damit, dass dies nichts nützt. Dieser sarkastische Aperçu steht am Schluss des Buches »Der entfesselte Skandal«. Für Bernhard Pörksen und Hanne Detel stellt er den kategorischen Imperativ der modernen Mediengesellschaft dar, einer Turbokommunikationsgesellschaft, die auf allen verfügbaren Kanälen sendet. Ob E-Mail, ob Twitter, ob Facebook, ob Blogs, ob YouTube. Auf den digitalen Datenbahnen kursieren Informationen in einem noch nie dagewesenen Ausmaß. Das fundamental Neue sehen die Autoren jedoch noch nicht einmal in der Datenflut, sondern in der extrem niedrigen Einstiegsschwelle, die durch die Natur der digitalen Medien gegeben ist. Digitalisierte Daten und Dokumente gehen, wie Peter Glaser einmal so wunderbar gesagt hat, in einen neuen Aggregatzustand über. Sie werden leicht, sie werden beweglich, sie lassen sich blitzschnell kopieren, sie lassen sich kombinieren, sie lassen sich verbreiten, sie lassen sich kaum noch zensieren und sie lassen sich global rezipieren. Das Einzige, was nötig ist, ist ein funktionierender Netzzugang und die Verbreitungstechnologien liegen im Zeitalter des Web 2.0 in den Händen von allen. Wir alle tragen Allzweckwaffen der Skandalisierung stets am Körper. Wir nennen sie nur anders. Wir sprechen von unseren Handys, wir sprechen von unseren Smartphones. Aber faktisch können wir diese natürlich einsetzen, um jemand in einem unbeobachteten Moment abzulichten, eine Normverletzung zu attackieren und sie dann entsprechend im Netz bekannt zu machen. Der Tübinger Professor für Medienwissenschaft Bernhard Pörksen und seine wissenschaftliche Mitarbeiterin Hanne Detel lassen an 15 Fallbeispielen die neue Form der Skandalisierung plastisch werden. Von Horst Köhler ist da zu lesen, der auf dem Rückflug von Afghanistan ein Radiointerview gegeben hatte, das ohne vernehmbares Echo über den Äther ging. Tage später aber nahm sich eine Gruppe von Bloggern der Sache an und sorgte mit dem Vorwurf, Köhler rechtfertige Wirtschaftskriege, für eine derartige mediale Aufmerksamkeit, dass der damalige Bundespräsident schließlich zurücktrat. Ebenso werden die Skandalverläufe der Fälle Gutenberg, der Greenpeace-Kampagne gegen Nestle oder der Fotografien von Abu Ghraib kenntnisreich nachgezeichnet und im Paradigma des entfesselten Skandals analysiert. Doch die neuen Skandalformen ergreifen nicht nur Prominente, wie das Buch am Schicksal von Susanne Klausner, Mitarbeiterin der Agentur für Arbeit, deutlich macht. Ihr wird ein Tippfehler zum Verhängnis. Statt an ihre vertraute Kollegin schickt sie die morgendliche E-Mail-Korrespondenz an den gesamten Verteiler des Arbeitsamtes. Rasch kursieren pikante Auszüge im Netz. Fred war gestern Abend eine Dreiviertelstunde da. Hatte mich extra rasiert und dann wollte er mich nicht. Hatten bestimmt 2 Wochen keinen Sex. Wie war dein Abend so? Die E-Mails der beiden Sachbearbeiterinnen verbreiten sich geradezu epidemisch. In rasantem Tempo werden sie weitergeleitet, kopiert, verlinkt und in Blogs kommentiert. Das Buch zeichnet den gesamten Prozess minutiös nach. Extrapoliert man von diesen dämlichen Bürotussen auf die Gesamtheit der Arbeitsamtmitarbeiter, kann man daraus nur folgern, dass die eigenen Bewerbungsunterlagen überall besser aufgehoben sein dürften als in diesem Laden. Der Cybermob tobt sich aus und so kostet der Tippfehler die beiden Sachbearbeiterinnen vom Arbeitsamt ihren eigenen Arbeitsplatz. Bis heute lässt sich diese Geschichte aus dem Jahr 2006 im Netz nachrecherchieren. Das Resümee der Autoren lautet: Die für den Augenblick gemeinte Kommunikation ist alles andere als vergänglich. Das digitale Stigma bleibt bestehen, ohne Chance auf Tilgung. Früher in einer anderen Zeit waren es eben Journalistinnen und Journalisten, die die Gatekeeper waren, die Schleusenwärter, die an der Pforte der Öffentlichkeit standen und darüber entschieden haben, ob etwas relevant ist, ob etwas publikationswürdig ist oder eben auch nicht. Heute ist das Publikum die neue Macht. Heute kann jeder skandalisieren, kann jeder in der Sphäre des Netzes ein Empörungsangebot unterbreiten. Und das Einzige, was es braucht, er muss für dieses Empörungsangebot ein Publikum finden. Zuerst womöglich nur im Netz und dann auch in den klassischen Massenmedien. So arbeiten die Autoren ein weiteres Charakteristikum des neuen Skandals heraus. Er wird in den digitalen Medien erzeugt. Shitstorm, Crowdsourcing, Scandalsurfing, Cybermobbing, das sind die in diesem Zusammenhang benutzten und im Buch definierten Fachbegriffe. Damit aus der digitalen Empörungswelle jedoch ein handfester Skandal wird, bedarf es der crossmedialen Zusammenarbeit mit den alten Medien. Erst wenn der enttarnte Regelverstoß in Fernsehen, Rundfunk und Zeitung angekommen ist, kennt die öffentliche Empörung kein Halten mehr. Insofern stellt der digital entfesselte Skandal eine neue Eskalationsstufe in der Evolution der Skandale dar, da sich der radikal-demokratische Impuls der neuen Medien und die Verbreitungsmacht der alten Medien wechselseitig aufschaukeln. Mit dem Buch »Der entfesselte Skandal« haben Pörksen und Detel Neuland erschlossen, da sich die bisherige Skandalliteratur fast ausschließlich mit den herkömmlichen Skandalisierungspraktiken der alten Medien beschäftigt. Die enorme Dynamik aber, die durch die flächendeckende Verfügbarkeit digitaler Skandalwerkzeuge losgetreten wird, ist bislang noch nicht öffentlich bedacht worden. So stellt die wissenschaftliche Erschließung dieses Gegenstandes einen weiteren Baustein im Alleinstellungsmerkmal der Tübinger Schule der Medienwissenschaft dar. Diese maßgeblich von der Person Bernhard Pörksen getragene Art und Weise der Wissenschaftspraxis zeichnet sich nicht nur durch die Nähe zu den aktuellsten Entwicklungen in den Medien, sondern auch durch einen in Deutschland neuen wissenschaftlichen Schreibstil aus. Exemplarisch spricht das Buch »Der entfesselte Skandal« mit der klassischen Wissenschaftssprache, in der die Ich-Perspektive, die bildhafte Sprache und das Erzählen tabu sind, was die entsprechenden Produkte für ein Publikum jenseits des engen Kreises der Fachwissenschaftler oft genug unleserlich macht. »Der entfesselte Skandal« dagegen kommt im besten Edelfederstil daher. Es gibt nach wie vor in der deutschsprachigen Wissenschaftslandschaft ein zumindest latent wirksames Verbot des essayistischen und des feuilletonistischen Schreibens. Das halte ich für fatal und letztlich auch, um es hart zu sagen, für dumm. Denn das feuilletonistische und essayistische Schreiben stellt eine eigene Erkenntnisform dar. Das ist ungeheuer anregend. Anregend ist auch die Lektüre des Buches, die keinerlei medientheoretisches Vorwissen verlangt. Wenn sich der Leser durch die beredten Fallstudien gearbeitet hat, ist er bestens auf die Coda des Werkes vorbereitet, in der die Autoren die These vom Kontrollverlust aufstellen. Die denken sie vom Individuum her, das immer stärker digitalen Dokumentations- und Verarbeitungstechniken ausgesetzt wird. Der moderne Mensch hat jederzeit zu gewärtigen, dass seine Handlungen von anderen als skandalträchtig eingeschätzt und im großen, globalen Stil internetweit ausgewertet werden. Auf diese Weise entsteht eine neue Form des Tugendterrors. Also gilt im Zeitalter des Web 2.0: Handle stets so, dass dir die öffentlichen Effekte deines Handelns langfristig vertretbar erscheinen. Aber rechne damit, dass dies nichts nützt. Der entfesselte Skandal, das Ende der Kontrolle im digitalen Zeitalter von Bernhard Pörksen und Hanne Detel, erschienen im Herbert von Halem Verlag zum Preis von 19,80 Euro. Das Buch hat 248 Seiten und vorgestellt wurde es von Matthias Eckhold. Kriminalität im Internet. Wer sich damit näher beschäftigt, kann das Gruseln lernen. Datenklau und Kontenplünderung sind da noch die harmlosen Varianten gegenüber digitalen Attacken, zum Beispiel auf die Schaltstellen von Konzernen, auf militärische Zentren, auf Atomkraftwerke oder wichtige technische Versorgungseinrichtungen. Was sich nach Science Fiction anhört, ist längst Realität. Der englische Journalist Misha Glennie zeichnet in seinem Buch Cybercrime unter anderem die Geschichte des Kreditkartenbetrugs nach und der Amerikaner Mark Bowden berichtet in Worm unter anderem über den Kampf gegen den Computerwurm Conficker. Beide Bücher stellt Martin Zähringer vor. Die meisten Bankkunden verfügen über elektronisch lesbare Karten, mit denen sie ihr Bares an Geldautomaten abheben. Nicht wenige wurden dabei von Kriminellen abgezockt. Die Gangster entwendeten mit einem mysteriösen Lesegerät ihre Daten, um sie dann an andere Ganoven zu verkaufen, die damit via Internetbanking das entsprechende Konto plünderten, mal auf einen Rutsch, mal unauffällig immer wieder. Bis vor kurzem gab es eine internationale Szene von Bank- und Kartenbetrügern, die sich auf verschiedenen Online-Portalen vernetzt hatte. Die Portale hießen Carter Planet, Carter's Market und Shadow Crew. Der englische Journalist Misha Glennie erzählt jetzt die Geschichte der drei Internetportale und er beschreibt die Szene so. Manche waren echte Hacker, manche waren Grafikdesigner, manche waren Elektronikingenieure, die Skimmer bauten, manche brachten die Skimmer an Geldautomaten an, manche holten das Bargeld, manche sorgten für Sicherheit, manche sammelten Informationen, manchmal im Auftrag der Verbrecher, manchmal auch im Auftrag der Polizei. Am Ende hat die Polizei dann zugeschlagen und die Websites dicht gemacht. Aber bis dahin waren Carter Planet und Co. ein wahres Eldorado für Internetbetrüger. Tendenziell unterschieden sich die Betreiber der Portale von den Nutzern. Sie gehörten noch zum Stamm der Hacker und Computernerds. Zu über 95% männlichen Geschlechts waren sie oft ziemlich jung und mangels Lebenserfahrung nicht so recht im Bilde über die reale Durchschlagskraft, die sie den wahren Gangstern ermöglichten. Die nannten sich intern Carter und sahnten richtig ab. Ein Grundelement ihrer Geschäftsidee war die Arbeit mit dem geheimen Lesegerät, dem Skimmer. Ein weiterer Geschäftszweig war das Phishing, das immer noch zu funktionieren scheint. Hier erklärt Glennie das Phishing auf eine etwas legere Weise. Bei Kunden der Citibank war das Phishing ein Kinderspiel. Kaufe frisch gehackte E-Mail-Adressen. Fertig. Kaufe Darkmailer, den feuchten Traum jedes Spammers. Fertig. Kaufe Proxys. Fertig. Kaufe Hostingplatz. Fertig. Gestalte eine neue Citibank-Site. Fertig. Baue eine Pop-up-Box ein, die nicht mehr verschwindet, bis eine Kartennummer und eine PIN eingegeben werden. Fertig. Richte eine E-Mail-Adresse ein, auf der die Kontonummern und Passwörter landen. Fertig. Darkmailer ist Software für Spam-Mail. Proxys sind Server jenseits der Landesgrenzen. Solche und ähnliche Begriffe erklären sich bei Glennie aus dem Text. Weitere Fachausdrücke lassen sich bequem im Register des Buches nachschlagen. Das Phishing funktioniert erstaunlich gut, denn aufgrund der Vernetzung machte und macht die Szene Millionen Umsätze. Bei den von Glennie beschriebenen Cardern gab es auch FBI-Agenten und andere verdeckte Ermittler, die bisweilen so aktiv mitmischten, dass sie selbst zu treibenden Motoren des Geschehens wurden. Aber trotz aller professionellen Tarnung gelingt es Glennie, die wichtigsten Könige dieser Unterwelt zu porträtieren. Im Lauf seiner zweijährigen Recherche gelangt er dabei in überraschende Tiefen des Geschehens. Und wenn er uns auch manchmal etwas zu viel Personality verkauft, also beschreibende Details von Milieu und Charakter der Figuren, so wird seine globale Kadergeschichte im Lauf der Lektüre doch immer spannender. Und das Finale in der Türkei ist eine wahre Meisterreportage. Carter Planet, Carter's Market und Co. wurden durch die Polizei geschlossen. Aber Misha Glennie sieht schon deutlich auf dem Schirm, welche Wege man in der Welt der Internetkriminalität jetzt geht. Weg von einer locker verbundenen Gemeinschaft einzelner Personen, die sich an opportunistischen kriminellen Aktivitäten beteiligen, und hin zu einer viel stärker systematisch gegliederten kriminellen Organisation, deren Mitglieder jeweils Spezialaufgaben erfüllen. Spamming, Virusprogrammierung, Geldwäsche, Betreiber von Botnets und andere kriminelle Tätigkeiten in der virtuellen Welt. Ein solches Botnetz beschreibt der amerikanische Journalist Mark Bowden in seinem Buch um den berüchtigten Computerwurm Conficker und das gigantische Botnetz, das er seit 2008 geschaffen hat. Das Konfigur-Botnetz wurde insgeheim von einem zu diesem Zweck geschriebenen Schadprogramm geknüpft, von einem Computerwurm, der sich selbstständig von Rechner zu Rechner fortpflanzt. Die Eigner der betroffenen Computer wissen in der Regel nichts davon, sofern sie ihre Betriebssysteme nicht regelmäßig updaten oder anderweitig schützen. Denn die Leistung ihrer PCs ist nicht beeinträchtigt, weil der Wurm kein Interesse am Schaden seiner Wirtsmaschinen hat. Konfigur ist einfach im System, baut sein Botnetz so gut es geht aus und wartet auf weitere Befehle. Boden schreibt: Botnetze sind überaus wertvolle Instrumente für kriminelle Unternehmungen. Unter anderem können mit ihrer Hilfe Schadprogramme effizient weiterverbreitet werden, private Informationen von ansonsten sicheren Websites oder Computern entwendet, Betrugsmaschen unterstützt oder sogenannte DDoS-Attacken, Distribute Denial of Service, ausgeführt werden, die bestimmte Server gezielt mit Anfragen überfluten und so zum Absturz bringen. Der erste digitale Weltkrieg, den der deutsche Untertitel hier ankündigt, ist zwar nicht wirklich ausgebrochen. Aber gezielte Operationen mit staatlichen Akteuren gibt es bereits. Ein konkretes Beispiel für ein militärisches Botnetz ist das Stuxnet, mit dem die iranischen Zentrifugen zur Anreicherung von Uran zerstört wurden. Weitere Beispiele aus dem Jahr 2011. Gezielte Attacken auf den Internationalen Währungsfonds, auf Google, auf den Rüstungskonzern Lockheed Martin, auf Sony und auf die Citibank. Boden schreibt: Der Unterschied zwischen diesen Angriffen und den bisherigen Cyberbedrohungen, Konfigur eingeschlossen, liegt darin, dass sie nicht wahllos auf das gesamte Internet abzielen und auch keine Botnetze aufbauen, obwohl sie durchaus bestehende Botnetze als Plattform benutzen können. Und sie demonstrieren einmal mehr das wachsende technische Können der kriminellen Geheimdienste und Militärorganisationen, die nach wie vor absolut gleichwertige, wenn nicht gar überlegene Gegenspieler derjenigen sind, die wie die Kabale das Internet als einen Freiraum für den Austausch von Informationen und den elektronischen Handel zu erhalten suchen. Die hier genannte Kabale ist die Konfigur Working Group, der kollektive Held in Bodens Geschichte. Sie besteht aus Internetingenieuren und Programmierern, die praktisch Fingerspitze an Fingerspitze gegen die Botmaster des Konfigur-Wurms im Einsatz sind. Das geschieht freiwillig und weitgehend ohne staatliche Unterstützung, obwohl die Bedrohung enorm ist. Boden beschreibt anschaulich alle technischen Details der Gegenmaßnahmen. So erklärt er den Honeypot, einen virtuellen Rechner, der darauf ausgerichtet ist, Schadprogramme einzufangen. Spannend beschreibt er auch die Entwicklung der raffinierten Senkgrube, das Sinkhole, eine Sackgasse für Würmer, die Kontakt mit ihrem Botmaster aufnehmen wollen. Der Krieg der Programmierer folgt vielleicht einer etwas schlichten Schwarz-Weiß-Dramaturgie. Hier die heroische Konfigur-Kabale, dort die unsichtbaren Botmaster, Weißhüte gegen Schwarzhüte. Aber die Konfigur-Story von Mark Boden, wie auch das Carter-Buch von Misha Glennie, führen vor, wie man aus der brisanten Internetmaterie guten Journalismus in gut erzählten Geschichten macht. So Martin Zähringer, der folgende Bücher vorstellte: Cybercrime, Kriminalität und Krieg im digitalen Zeitalter von Misha Glennie, erschienen in der Übersetzung von Sebastian Vogel bei DVA, 352 Seiten, 19,99 €. Und Worm, der erste digitale Weltkrieg von Mark Boden, erschienen in der Übersetzung von Thomas Pfeiffer im Berlin Verlag, 318 Seiten, 19,90 €. Soweit der Büchermarkt am Mittwoch. Nach den Nachrichten geht es bei Forschung aktuell unter anderem um das Thema Roboter unter Menschen. Und heute Abend ab 20.30 Uhr können Sie in unserer Lesezeit ein weiteres Mal dem Schriftsteller Ingo Marki-Siritzky lauschen, der aus seinem neuen Roman Traurige Therapeuten liest. Kiseritzky, dieser Hochkomiker der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, lässt seinen Helden Herrn Singram höchst skurrile Geschichten erzählen. Heute Abend 20.30 Uhr. Und mit diesem Programmhinweis verabschiedet sich von Ihnen Angela Gutzeit.